Abschnitt 7 von Das grüne Gesicht von Gustav Meyrink. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 7, Teil 1. Der Wagen bog in das Villenviertel von Hilversum ein und fuhr geräuschlos durch die Lindenallee in den Park, der das in der Sonne weiß schimmernde Landhaus Buitenzorg umgab. Baron Veil stand auf der Freitreppe und kam freudig heruntergelaufen, als er Hauparissa aussteigen sah. »Famos, dass du gekommen bist, alter Kranich. Ich fürchtete schon, meine Depesche hätte dich in deiner häuslichen Tropfsteingrotte nicht mehr angetroffen. Ist dir etwas passiert? Du siehst so versonnen aus. Übrigens, Gott lohne es dir, dass du mir den wundervollen Grafen Chechonski geschickt hast. Er ist eine Labsale in dieser trostlosen Zeit.« Veil war so gut aufgelegt, dass er seinen Freund, der heftig protestierte und ihn über den Hochstapler aufklären wollte, gar nicht zu Wort kommen ließ. »Heute Morgen machte er mir seine Aufwartung und ich habe ihn natürlich über Mittag dabehalten. Wenn ich nicht sehr irre, fehlt bereits ein paar silberner Löffel. Er hat sich bei mir eingeführt.« »Als Patenkind Napoleons des Vierten?« »Ja, natürlich, aber außerdem unter Berufung auf dich.« »So eine Frechheit«, rief Hauparissa wütend. »Den Kerl muss man ja in den Boden hinein ohrfeigen.« »Warum denn? Er verlangt doch nur, in einen vornehmen Spielclub aufgenommen zu werden. Man lasse ihm die Grille. Des Menschen Wünsche sind sein Himmelreich. Wenn er sich mit aller Gewalt ruinieren will, wird nicht gehen, er ist Taschenspieler von Profession«, unterbrach Hauparissa. Veil sah ihn mitleidig an. »Du glaubst, damit kommt er heutzutage in unseren Pokerclubs durch? Falsch spielen können die doch selber. Die Hosen wird er verlieren. Apropos, hast du seine Uhr gesehen?« Hauparissa lachte. »Wenn du mich liebst«, rief Veil, »so kaufst du sie ihm ab und schenkst sie mir zu Weihnachten.« Er schlich sich behutsam zu einem offenen Verandafenster, winkte seinem Freund und deutete hinein. »Schau mal, ist das nicht herrlich?« Zitter apart, trotz der Tageszeit im Frack, eine Hyazinthe im Knopfloch, eigelbe Stiefel und eine schwarze Krawatte, saß in traulichem Tete-a-Tete bei einer älteren Dame, die vor Erregung, endlich einmal wieder einen Mann eingefangen zu haben, hektische Flecken auf den Wangen hatte und ein Zuckergoscherl machte. »Erkennst du sie?« flüsterte Veil. »Es ist die Konsulin Rustinat. Gott habe sie möglichst bald selig. Da, jetzt zeigt er ihr die Uhr. Wetten möchte ich, dass er die Alte durch den Anblick des beweglichen Liebespaares hinter dem Zifferblatt zu berücken sucht. Er ist ein Herzensbrecher ersten Grades, darüber besteht kein Zweifel.« »Es ist ein Taufgeschenk Eugene-Louis-Jean-Josephs«, hörte man den Grafen mit vor Rührung bebender Stimme sagen. »Oh, Flozimiertsch«, säuselte die Gnädige. »Donnerkeil, so weit halten die schon, dass sie ihn bereits beim Vornamen nennt?« Veil pfiff durch die Zähne und zog seinen Freund mit sich fort. »Rasch, komm, wir stören. Schade, dass die Sonne scheint, sonst würde ich das Licht abdrehen. Aus Mitgefühl für Chechonski.« »Nein, nicht hier hinein«, erhielt Hauparissa an einer Tür zurück, die der Diener öffnete. »Da drin wird Politik gebrodelt.« Ein Augenblick wurde eine zahlreiche Gesellschaft sichtbar und in ihrer Mitte beredt aufgebäumt und die fünf Fingerspitzen gebieterisch auf die Tischplatte gestützt, ein vollbärtiger Glatzkopf. »Gehen wir lieber ins Quallenzimmer.« Erstaunt blickte Hauparissa umher, als er sich in einem rehfarbenen, sämischledernen Klubsessel, der so dick wattiert war, dass er fast darin versank, niedergelassen hatte. Wände und Plafond waren mit glatten, porenfreien und so kunstvoll aneinandergefügten Korkplatten, dass man keine Ritze bemerken konnte, bedeckt. Die Fensterscheiben aus gebogenem Glas, die Möbel, die Mauerecken und Winkel, ja selbst die Türstöcke sanft gerundet, nirgends eine Kante, der Teppich weich wie knöcheltiefer Sand und überall das gleiche, milde, matte, hellbraun. »Ich bin nämlich dahinter gekommen«, erklärte Baron Veil, »dass ein Mensch, der in Europa zu leben verdammt ist, eine Tobsuchtszelle nötiger hat als irgendetwas sonst. In Räumen wie dieser nur eine Stunde zu sitzen reicht hin, um auch den reizbarsten Zappelphilipp für lange Zeit in eine sanftmütige Molluske zu verwandeln. Ich versichere dir, ich kann mit Pflichten vollgestopft sein bis zum Hals. Der bloße Gedanke an mein weiches Zimmer genügt und schon fallen alle guten Vorsätze von mir ab, wie vom Fuchs das Ungeziefer, wenn man ihn in Milch badet. Dank dieser sinnreichen Einrichtung bin ich jederzeit in der Lage, auch das wichtigste Tagewerk reuelos zu versäumen.« »Wer dich so reden hört«, sagte Hauparissa belustigt, »müsste unfehlbar glauben, du seist der zynischste Genussmensch geworden, der sich ausdenken lässt.« »Falsch«, widersprach Veil und schob seinem Freund eine Zigarrenkassette mit geschweiften Buckeln hin. »Ganz und gar falsch. Es ist lediglich die abgefeimteste Gewissenhaftigkeit gegen mich selbst, die mein Denken und mein Tun leitet. Ich weiß, du bist der Ansicht, das Leben sei sinnlos. Auch ich war lange in diesem Wahn befangen, aber allmählich ist mir ein Licht aufgegangen. Man muss nur mit der Streberei aufhören und wieder ein natürlicher Mensch werden. Und das, Haubarissa deutete auf die Korkwände, nennst du natürlich? Freilich, wenn ich arm wäre, müsste ich in einer verwanzten Kammer wohnen. Täte ich es jetzt freiwillig, so hieße das, die Unnatur auf den Gipfel zu treiben. Das Schicksal muss doch irgendetwas damit bezwecken, dass es mich hat reich auf die Welt kommen lassen. Mich belohnen für etwas, was ich in einem früheren Dasein begangen und unberufen vergessen habe? Das riecht mir zu sehr nach theosophischem Kitsch. Am wahrscheinlichsten, glaube ich, ist, dass es mir die hehre Aufgabe stellt, ich solle mich so lange an den Süßigkeiten des Lebens überfressen, bis ich es satt bekäme und der Abwechslung wegen wieder einmal nach hartem Brot begehrte. Soll geschehen. An mir wird's nicht fehlen. Schlimmstenfalls irre ich mich. Mein Geld anderen schenken? Bitte, sofort, aber einsehen müsste ich vorher weshalb. Bloß weil's in so vielen Schmökern steht? Nein. Auf das sozialistische Motto, geh du weg und lass mich hin, fall ich prinzipiell nicht herein. Soll ich vielleicht einem, der bittere Medizin braucht, eine Süße reichen? Schicksal panschen, das könnte mir so fehlen. Haubarissa kniff ein Auge zu. Ich weiß schon, warum du grinst, Halunke, fuhr Pfeil ärgerlich fort. Du spielst auf die gottverfluchten paar Kröten an, die ich da dem Schuster aus Versehen natürlich geschickt habe. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Was sind das für Taktlosigkeiten, mir meine Schwächen vorzuhalten? Die ganze Nacht habe ich mich wegen meiner Charakterlosigkeit gegiftet. Was, wenn der Alte überschnappt, dann bin ich schuld daran. Wenn wir schon davon sprechen, gab Haubarissa zu. Keinesfalls hättest du ihm auf einen Hieb so viel schicken sollen, ergänzte Pfeil höhnisch. Alles das ist Blech. Ich gebe zu, wer nach dem Gefühl handelt, dem wird viel vergeben, weil er viel geliebt hat. Aber zuerst hat man mich gefälligst zu fragen, ob ich darauf reflektiere, dass man mir etwas vergibt. Ich gedenke nämlich meine Schulden, auch die geistigen, bis auf den letzten Cent zu bezahlen. Mir schwant, meine wertgeschätzte Seele hat sich lange vor meiner Geburt klugerweise große Reichtümer gewünscht, vorsichtshalber, um nicht durch das Nadelöhr in den Himmel zu kommen. Sie liebt eben rastloses Halleluja-Gerufe nicht, und eintönige Musik ist mir auch ein Graus. Ja, wenn der Himmel nur eine leere Drohung wäre, aber ich bin fest überzeugt, es gibt so ein Institut nach dem Tode. Da ist es natürlich ein äußerst schweres Balancierstück, einerseits anständig zu bleiben und andererseits trotzdem einem künftigen Paradies zu entwischen. Ein Problem, über das sich schon der gottselige Buddha den Kopf zerbrochen hat. Und du dir auch, wie ich merke. Gewiss, bloß Leben genügt doch nicht, oder? Du scheinst überhaupt nicht zu ahnen, wie ungeheuer ich in Anspruch genommen bin, nicht in Bezug auf Gesellschaften, das macht meine Hausdame drinnen ab, sondern durch die geistige Arbeit, die mir infolge beaufsichtigter Gründung eines neuen Staates und einer neuen Religion erwächst. Jawohl, um Gottes Willen, du wirst noch eingesperrt werden. Fürchte nichts, ich bin kein Aufrührer. Ist deine Gemeinde schon groß? Fragte Haubarissa lächelnd, da er einen Witz vermutete. Pfeil sah ihn scharf an und sagte dann nach einer Pause, »Du scheinst mich, wie meistens, leider falsch zu verstehen. Spürst du nicht, dass etwas in der Luft liegt, was vielleicht, seit die Erde steht, noch nie so stark in der Luft gelegen hat? Ein Weltuntergang zu prophezeien ist eine undankbare Sache. Er ist zu oft im Laufe der Jahrhunderte vorausgesagt worden, als dass die Glaubwürdigkeit nicht darunter gelitten hätte. Trotzdem, glaube ich, behält diesmal derjenige recht, der das Kommen eines solchen Ereignisses zu fühlen behauptet.« Es braucht ja nicht gleich eine Vernichtung der Erde zu sein. Der Untergang einer alten Weltanschauung ist auch ein Weltuntergang. Und ein derartiger Umschwung in den Anschauungen, meinst du, könnte sich von heute auf morgen vollziehen? Haubarissa schüttelte zweifelnd den Kopf. Da glaube ich eher noch an bevorstehende Naturereignisse verheerender Art. Über Nacht ändern sich die Menschen nicht. Sage ich denn, dass äußere Katastrophen ausbleiben müssen? Rief Pfeil. Im Gegenteil, jeder Nerv in mir ahnt ihr Kommen. Was die plötzliche innere Veränderung der Menschheit anbetrifft, so hast du hoffentlich nur scheinbar recht. Wie weit kannst du denn in der Geschichte zurückblicken, dass du solche Behauptungen aufstellen dürftest? Doch kaum ein paar lumpige 1000 Jahre. Hat es selbst in dieser kurzen Zeit nicht geistige Epidemien gegeben, deren rätselhaftes Auftauchen einen nachdenklich machen müsste? Kinderkreuzzüge sind vorgekommen. Freilich, ob's die Menschen jemals zu Kommisskreuzzügen bringen wird, ist zweifelhaft. Aber möglich ist manches, sogar umso wahrscheinlicher, je länger es auf sich warten lässt. Bisher haben die Menschen einander zerfleischt um gewisser verdächtiger, unsichtbarer Willen, die sich vorsichtshalber nicht Geister nennen, sondern Ideale. Jetzt, glaube ich, hat endlich die Stunde des Krieges gegen diese Unsichtbaren geschlagen, und da möchte ich gerne dabei sein. Seit Jahren schon werde ich zum Soldaten im geistigen Sinne abgerichtet, das ist mir längst klar. Aber so deutlich wie jetzt habe ich noch nie empfunden, dass eine große Schlacht gegen diese verfluchten Gespenster bevorsteht. Ich sage dir, wenn man einmal in das Ausroden der falschen Ideale hineinkommt, nicht fertig wird man damit. Es ist kaum glaublich, dass sich da alles auf dem Weg der Ideenvererbung an impertinentem Schwindel in einem aufgehäuft hat. Und siehst du, dieses systematische Ausjäten von Unkraut in mir nenne ich die Gründung eines neuen Staates. Aus Rücksicht für die bestehenden Systeme und das Taktgefühl gegenüber meinen Mitmenschen, denen ich, Gott sei vor, meine Ansichten über innere Wahrhaftigkeit und unbewusste Verlogenheit nicht aufdrängen möchte, habe ich mich von vornherein darauf beschränkt, in meinem Staat, den ich den freien Staat nenne, weil er gründlich desinfiziert ist von den seelischen Bakterien eines falschen Idealismus, nur einen einzigen Untertanen aufzunehmen, nämlich mich selbst. Ebenso bin ich der einzige Missionär meines Glaubens. Übertrittlinge brauche ich nicht. Organisator bist du demnach nicht, wie ich sehe, warf Frau Barissa erleichtert ein. Zum Organisieren fühlt sich heute jeder berufen. Daraus geht schon hervor, wie falsch es sein muss. Das Gegenteil von dem, was der große Haufe tut, ist an sich schon richtig. Pfeil erhob sich und ging auf und ab. Nicht einmal Jesus hat sich unterfangen zu organisieren, er hat ein Vorbild gegeben. Frau Ruxtinat und Konsorten natürlich erfrechen sich zu organisieren. Organisieren darf nur die Natur oder der Weltgeist. Mein Staat soll ewig sein, er braucht keine Organisation. Wenn er eine hätte, würde er sein Ziel verfehlen. Aber einmal wird dein Staat, wenn er einen Zweck haben soll, ja doch aus vielen bestehen müssen. Woher willst du diese Bürger nehmen, lieber Pfeil? Hör zu, wenn ein Mensch einen Einfall hat, so beweist das nur, dass viele gleichzeitig denselben Gedanken gefasst haben. Wer das nicht versteht, weiß nicht, was ein Einfall ist. Gedanken sind ansteckend, auch wenn man sie nicht ausspricht. Dann vielleicht erst recht. Ich bin fest überzeugt, in diesem Augenblick sind schon eine ganze Menge meinem Staat beigetreten und schließlich wird er die Welt überschwemmen. Die körperliche Hygiene hat große Fortschritte gemacht. Man desinfiziert sogar schon die Türklinken, um sich nicht irgendeine Krankheit zu holen. Ich sage dir, es gibt gewisse Schlagworte, die weit schlimmere Krankheiten, zum Beispiel Rassen- und Völkerhass, Pathos und dergleichen übertragen und mit viel schärferer Lauge keimfrei gemacht werden müssten als Türklinken. Du willst also den Nationalismus ausrotten? Es soll von mir in fremden Gärten nichts ausgerottet werden, was nicht von selbst stirbt. In meinem eigenen darf ich tun und lassen, was ich will. Der Nationalismus scheint für die meisten Menschen eine Notwendigkeit zu sein, das räume ich ein, aber es ist hoch an der Zeit, dass es endlich auch einen Staat gibt, in dem die Bürger nicht durch Landesgrenzen und gemeinsame Sprache zusammengehalten werden, sondern durch die Denkungsart und leben können, wie sie wollen. In gewissem Sinne haben die ganz recht, die lachen, wenn einer sagt, er wolle die Menschheit umgestalten. Sie übersehen bloß, dass es vollkommen genügt, wenn ein Einzelner sich bis in die Wurzeln umgestaltet. Sein Werk kann dann niemals vergehen, gleichgültig, ob es der Welt bekannt wird oder nicht. So einer hat ein Loch ins Bestehende gerissen, das nie mehr zuwachsen kann, ob es jetzt die anderen gleich bemerken oder 1 Million Jahre später. Was einmal entstanden ist, kann nur scheinbar verschwinden. So ein Loch in das Netz zu reißen, in dem die Menschheit sich verfangen hat, nicht durch öffentliches Predigen, nein, indem ich selbst der Fessel entrinne, das ist's, was ich will. Bringst du die äußeren Katastrophen, an deren Hereinbrechen du glaubst, in irgendwelchen ursächlichen Zusammenhang mit der vermutlich kommenden Denkänderung der Menschheit? Fragte Frau Barissa. Aussehen wird's natürlich immer so, als gäbe ein äußeres Unglück, zum Beispiel ein großes Erdbeben, den Anlass zum sogenannten in sich gehen des Menschen, aber nur so aussehen. Die Geschichte mit der Ursache und Wirkung verhält sich, scheint mir, ganz anders. Ursachen können wir nie erkennen. Alles, was wir wahrnehmen, ist Wirkung. Was uns Ursache zu sein scheint, ist in Wahrheit nur ein Vorzeichen. Wenn ich diesen Bleistift hier loslasse, wird er zu Boden fallen. Dass das Loslassen die Ursache des Herunterfallens ist, mag ein Gymnasiast glauben. Ich glaub's nicht. Das Loslassen ist ganz einfach das untrügliche Vorzeichen des Herunterfallens. Jedes Geschehnis, auf das ein zweites folgt, ist dessen Vorzeichen. Ursache ist etwas vollständig anderes. Allerdings bilden wir uns ein, es stünde in unserer Macht, eine Wirkung hervorzubringen, aber es ist ein unheilvoller Trugschluss, der uns die Welt beständig in einem falschen Licht sehen lässt. In Wahrheit ist es nur ein und dieselbe geheimnisvolle Ursache, die den Bleistift zu Boden fallen macht und mich kurz vorher verleitet hat, ihn loszulassen. Eine plötzliche Denkänderung des Menschen und ein Beben der Erde kann wohl gleiche Ursachen haben, aber dass das eine die Ursache des anderen wäre, ist vollkommen ausgeschlossen, so plausibel es auch dem gesunden Verstand dünken mag. Das erste ist genauso Wirkung wie das zweite. Eine Wirkung ruft die andere niemals hervor, kann, wie gesagt, ein Vorzeichen sein in einer Kette von Geschehnissen, aber sonst auch nichts. Die Welt, in der wir leben, ist eine Welt der Wirkungen. Das Reich der wahren Ursachen ist verborgen. Wenn es uns gelingt, bis dorthin vorzudringen, werden wir zaubern können. Und sollte seine Gedanken beherrschen können, das heißt die geheimsten Wurzeln ihres Entstehens aufdecken, nicht dasselbe sein wie zaubern? Fei blieb mit einem Ruck stehen. Freilich, was sonst? Eben deshalb stelle ich das Denken um eine Stufe höher als das Leben. Es führt uns einem fernen Gipfel zu, von dem aus wir nicht nur alles werden überschauen, sondern alles, was wir wollen, auch werden vollbringen können. Vorläufig zaubern wir Menschen noch mit Maschinen. Ich glaube, die Stunde ist nahe, wo wenigstens einige es mit bloßem Willen zustande bringen werden. Das bisher so beliebte Erfinden von wundervollen Maschinen war nichts weiter als ein Pflücken von Brombeeren, die neben dem Wege zum Gipfel wachsen. Wertvoll ist nicht die Erfindung, sondern das Erfinden können. Wertvoll ist nicht ein Gemälde, höchstens kostbar. Wertvoll ist nur das Malen können. Das Gemälde kann vermodern, das Malen können kann nicht verloren gehen, auch wenn der Maler stirbt. Es bleibt also vom Himmel geholte Kraft bestehen, die vielleicht für lange Zeit schlafen gehen mag, aber immer wieder aufwacht, wenn das geeignete Genie geboren wird, durch das sie sich offenbaren kann. Ich finde es sehr tröstlich, dass die wertgeschätzte Kaufmannschaft dem Erfinder quasi nur das Linsengericht abschwätzen kann und nicht das Wesentliche. »Du lässt mich heute, scheint's, gar nicht zu Wort kommen«, unterbrach Hauberissa. »Mir schwebt schon lange etwas auf der Zunge, was ich sagen möchte.« »Also los, warum sprichst du nicht?« »Vorerst nur noch eine Frage. Hast du Anhaltspunkte oder Vorzeichen, dass wir alle vor einem, nennen wir es mal, Wendepunkt stehen?« »Ja, es ist mehr Gefühlssache. Ich tappe da selbst noch ziemlich im Finstern. Ein Faden zum Beispiel, an dem ich mich vorwärts taste, ist dünn wie ein Spinngewebe. Ich bilde mir nämlich ein, dass ich gewisse Grenzsteine in unserer inneren Fortentwicklung gefunden habe, die uns anzeigen, wann wir ein neues Gebiet betreten. Das zufällige Zusammentreffen mit einem Fräulein van Drüsen, du wirst sie heute noch kennenlernen, und etwas, was sie mir von ihrem Vater erzählte, hat mich darauf gebracht. Ich schloss daraus, vielleicht ganz ungerechtfertigterweise, dass ein solcher Grenzstein im menschlichen Bewusstsein ein für alle, die reif dazu sind, gleiches inneres Erlebnis ist, nämlich, lache jetzt bitte nicht, die Vision eines grünen Gesichtes. Hauberissa fasste erregt den Arm seines Freundes und unterdrückte einen Ausruf des Erstaunens. »Um Gottes Willen, was ist dir?« rief Pfeil. In fliegenden Worten erzählte Hauberissa, was er erlebt hatte. Das Gespräch, das sich daraus entspann, fesselte sie dermaßen, dass sie den Diener kaum bemerkten, der melden kam, Fräulein Eva von Drösen und Herr Dr. Ismail Sefardi seien eingetroffen und Baron Pfeil auf einer Tablette zwei Visitenkarten und das Abendblatt der Amsterdamer Zeitung überreichte. Bald war die Unterhaltung über das grüne Gesicht in vollem Gange. Hauberissa hatte die Erzählung seines Erlebnisses im Vexiersalon Pfeil überlassen und auch Fräulein van Drösen beschränkte sich darauf, nur hier und da ein Wort einzuflechten, als Dr. Sefardi den Besuch bei Swammerdam schilderte. Von Verlegenheit konnte natürlich weder bei Eva van Drösen noch bei Hauberissa die Rede sein, aber trotzdem standen sie beide unter einem Stimmungsdruck, der ihnen das Sprechen erschwerte. Sie zwangen sich förmlich, einander mit den Blicken nicht auszuweichen, aber jedes fühlte genau, dass das andere log, wenn es sich bemühte, irgendetwas Gleichgültiges zu sagen. Der vollständige Mangel an weiblicher Koketterie bei Eva verwirrte Hauberissa fast. Er sah ihr an, wie peinlich sie darauf achtete, alles zu vermeiden, was auch nur den leisesten Schein von Gefallsucht oder tieferem Interesse an ihm hätte erwecken können. aber er schämte sich gleichzeitig wie einer groben Taktlosigkeit, dass es ihm nicht gelingen wollte, vor ihr zu enthüllen, wie sehr er das Gekünstelte in ihrer innern Ruhe durchschaute. Er erriet, dass seine Gedanken offen vor ihr dalagen, aus der erzwungenen Gelangweiltheit, mit der ihre Hände an einem Rosenbouquet spielten, aus der Art, wie sie eine Zigarette rauchte, merkte es an 100 anderen Kleinigkeiten, aber es gab für ihn kein Mittel, ihr zu Hilfe zu kommen. Eine einzige phrasenhafte Bemerkung seinerseits würde genügt haben, ihr die Sicherheit, die sie heuchelte, wiederzugeben, würde aber auch genügt haben, sie entweder aufs Tiefste zu verletzen oder ihn selbst in ein Licht wenig geschmackvollen Gockeltums zu rücken, was er natürlich ebenfalls zu vermeiden wünschte. Als sie eingetreten, war er einen Moment sprachlos gewesen über ihre geradezu verblüffende Schönheit, und sie hatte es wie eine Bewunderung hingenommen, an die sie gewöhnt sein musste. Dann aber, als sie zu bemerken glaubte, dass seine Verwirrung nicht ausschließlich durch sie verursacht war, sondern ebenso gut durch die Unterbrechung eines interessanten Gesprächs zwischen ihm und Dr. Pfeil, war die peinliche, nicht mehr loszuwerdende Empfindung über sie gekommen, den Eindruck plumper, weiblicher Sieghaftigkeit auf ihn gemacht zu haben. Haubarissa begriff instinktiv, dass Eva ihre Schönheit, die eine Frau wohl stolz tragen durfte, als Mädchen in ihrer seelischen Feinfühligkeit augenblicklich als Last empfand. Am liebsten hätte er ihr offen gesagt, wie sehr er sie bewundere, aber er fürchtete, den richtigen Ton von Unbefangenheit nicht zu finden. Er hatte im Leben zu viel schöne Frauen geliebt, um beim ersten Anblick selbst so berückender weiblicher Reize, wie Eva sie besaß, sogleich den Kopf zu verlieren. Aber dennoch stand er bereits tiefer unter ihrem Einfluss, als er selbst merkte. Anfangs vermutete er, sie sei mit Sephardi verlobt. Als er sah, dass es nicht der Fall war, durchzuckte ihn eine leise Freude. Er wehrte sich sofort dagegen. Die unbestimmte Angst, seine Freiheit noch einmal zu verlieren und wiederum von dem alten Wirbelsturm derartiger Erlebnisse fortgerissen zu werden, warnte ihn, auf seiner Hut zu sein. Aber bald wachte in ihm ein so echtes und inniges Gefühl von Zusammengehörigkeit mit Eva auf, dass jeder Vergleich mit dem, was er bisher Liebschaft genannt hatte, von selbst wegfiel. Das unvermeidliche, prickelnde Etwas, das sich infolge der stummen Gedankenübertragung zwischen den beiden entspann, war zu deutlich, als dass es Pfeil mit seinem scharfen Blick hätte lange verborgen bleiben können. Was ihn dabei schmerzlich berührte, war der Ausdruck eines mühsam verhaltenen, tiefen Wehs, das um die Augen Sephardis lag und aus jedem Worte der mit krankhafter Hast geführten Rede des sonst so schweigsamen Gelehrten hervorklang. Er fühlte, dass dieser einsame Mensch eine stille, aber vielleicht umso heißere Hoffnung zu Grabe trug. »Wohin glauben Sie, Herr Doktor?« fragte er, als Sephardi seine Erzählung beendet hatte. »Mag der seltsame Weg wohl führen, den der geistige Kreis Swammerdams oder des Schuhmachers Klinkerbock zu gehen sich einbildet? Ich fürchte in ein uferloses Meer von Visionen und daran geknöpften Erwartungen, die niemals erfüllt werden.« Sephardi zuckte traurig die Schultern. »Es ist das alte Lied von den Pilgern, die ohne Führung in der Wüste zum gelobten Land wandern und eine trügerische Fata Morgana vor Augen dem qualvollen Tode des Verdurstens entgegenschreiten. Es hat noch immer mit dem Schrei geendet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bei all den anderen, die an den Schuhmacher und sein Prophetentum glauben, mögen sie recht haben,« mischte sich Eva van Drösen ernst ins Gespräch. »Aber bei Swammerdam irren sie sich, ich weiß es gewiss. Denken Sie daran, was Baron Pfeil uns von ihm erzählt hat. Den grübelnden Käfer hat er doch gefunden. Ich kann nicht loskommen von der Überzeugung, es ist ihm beschieden, auch das Größere zu finden, nach dem er sucht.« Sephardi lächelte trüb. »Ich wünsche es ihm von Herzen, aber er wird bestenfalls, wenn er nicht früher darüber zugrunde geht, am Schluss nur zu dem gewissen »Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist« gelangen. Glauben Sie mir, Fräulein Eva, ich habe mehr über jenseitige Dinge nachgedacht, als Sie wohl vermuten. Und ich habe mir ein Menschenleben lang Kopf und Herz zermartert, ob es denn wirklich kein Entrinnen aus dem irdischen Kerker gibt. Nein, es gibt keines. Der Zweck des Lebens ist, auf den Tod zu warten.« »Dann wären die noch die Klügsten«, wendete Hauberissa ein, »die nur dem Vergnügen leben.« »Gewiss, wenn sie es imstande sind, aber mancher bringt es eben nicht zu Wege.« »Und was soll der dann tun?« Liebe üben und die Gebote halten, wie es in der Bibel steht.« »Das sagen Sie?« rief Pfeil erstaunt. »Ein Mensch, der alle Philosophiesysteme von Laozi bis Nietzsche durchstudiert hat. Wer ist denn der Erfinder dieser Gebote? Ein sagenhafter Prophet, ein angeblicher Wundertäter.« »Wissen Sie, ob er nicht nur ein Besessener war? Glauben Sie, dass ein Schuster Klinkerbock nicht nach 5000 Jahren im gleichen, legendenhaften Glanz dastehen wird, wenn sein Name bis dahin nicht längst vergessen ist?« »Gewiss, wenn sein Name bis dahin nicht längst vergessen ist«, sagte Sephardi einfach. »Sie nehmen also einen Gott an, der über den Menschen thront und ihre Geschicke lenkt? Können Sie das in Einklang mit irgendwelchem logischen Denken bringen?« »Nein, das kann ich nicht, will es auch nicht. Ich bin Jude, vergessen Sie das nicht. Ich meine, nicht nur Jude der Religion nach, sondern auch Jude der Rasse nach, und als solcher komme ich immer wieder zum alten Gott meiner Vorfahren zurück. Es liegt im Blut, und das Blut ist stärker als alle Logik. Freilich sagt mir mein Verstand, dass ich mit meinem Glauben in der Irre gehe, aber mein Glaube sagt mir auch, dass ich mit meinem Verstand in der Irre gehe.« »Und was täten Sie, wenn Ihnen, wie es dem Schuster Klinkerbock geschehen ist, ein Wesen erschiene und Ihnen Ihr Handeln vorschriebe?« forschte Eva. »An seiner Botschaft zu zweifeln versuchen. Wenn mir das gelänge, so würde ich seinem Rate nicht folgen.« »Wenn es Ihnen aber nicht gelänge?« »Dann wäre meine Handlungsweise von selbst gegeben, nämlich ihm zu gehorchen.« »Ich würde es auch dann nicht tun«, murmelte Pfeil. »Eine Denkungsart wie die Ihre müsste nur bewirken, dass Ihnen ein jenseitiges Wesen wie der, nennen wir es Engel Klinkerbocks, niemals erscheinen kann, aber seine stumme Weisung würden Sie trotzdem befolgen, allerdings in der festen Überzeugung, aus eigener Machtvollkommenheit zu handeln.« »Oder umgekehrt«, widersetzte sich Pfeil. »Sie würden sich einbilden, Gott spräche zu Ihnen durch den Mund eines Phantoms mit grünem Gesicht, während in Wirklichkeit Sie selbst es wären.« »Wo soll da ein wesentlicher Unterschied liegen?« entgegnete Sephardi. »Was ist eine Mitteilung? Ein Gedanke in laute Worte gekleidet. Und was ist ein Gedanke? Ein leises Wort. Also auch im Grunde nichts anderes als eine Mitteilung. Wissen Sie so genau, dass ein Einfall, den Sie haben, tatsächlich in Ihnen geboren wird und nicht eine Mitteilung von irgendwoher ist? Ich halte es für mindestens ebenso wahrscheinlich, dass der Mensch nicht der Erzeuger, sondern nur ein Empfangsapparat, ein feiner oder ein grober, für alle Gedanken ist, die, nehmen wir einmal an, von der Erde als Mutter gedacht werden. Das gleichzeitige Auftreten ein und derselben Idee, wie es doch so häufig vorkommt, spricht Bände für meine Theorie. Sie freilich, wenn Ihnen so etwas passiert, werden immer sagen, Sie hätten ursprünglich den betreffenden Einfall gehabt und die anderen wären von Ihnen bloß angesteckt worden. Ich könnte darauf erwidern, Sie waren nur der Erste, der diesen in der Luft liegenden Gedanken aufgefangen hat, wie eine drahtlose Depesche vermittels eines sensitiveren Gehirns. Die anderen haben ihn ebenfalls aufgefangen, bloß später als Sie. Je selbstbewusster und kraftvoller nun jemand ist, desto mehr wird er zu der Ansicht neigen, der eigene Schöpfer eines großen Gedankens zu sein. Je schwächer und weicher hingegen, umso leichter wird er glauben, die betreffende Idee sei ihm eingegeben worden. Im Grunde haben beide recht. Ich bitte, ersparen Sie mir das »Wieso«. Ich möchte mich nicht gerne in die schwierige Erläuterung eines allen Menschen gemeinsamen Zentral-Ichs verlieren. Was die Erscheinung des grünen Gesichts bei Klinkerbock als Übermittler einer Botschaft oder eines Gedankens betrifft, was, wie ich schon vorhin sagte, dasselbe ist, so verweise ich Sie auf die wissenschaftlich bekannte Tatsache, dass es zweierlei Kategorien von Menschen gibt. Die eine, die in Worten und die andere, die in Bildern denkt. Nehmen wir an, Klinkerbock hätte sein Leben lang in Worten gedacht, und plötzlich will sich ihm ein völlig neuer Gedanke, für den es noch gar kein Wort gibt, aufdrängen, ihm einfallen sozusagen. Wie könnte sich dieser Gedanke anders kundgeben, als durch die Vision eines redenden Bildes, das eine Verbindungsbrücke zu ihm sucht? In Klinkerbocks, in Herrn Hauberissas und in Ihrem Falle als ein Mann oder ein Porträt mit grünem Gesicht? Gestatten Sie nur eine kurze Unterbrechung, bat Hauberissa. Der Vater Fräulein van Droysens hat, wie Sie kurz nach Ihrem Eintritt im Laufe der Schilderung Ihres Besuchs bei Klinkerbock erwähnten, den Mann mit dem erzgrünen Gesicht wörtlich den Urmenschen genannt. Ich selbst hörte meine Vision im Vexiersalon sich mit einem ähnlichen Namen bezeichnen. Pfeil glaubte, das Porträt des ewigen Juden, also ebenfalls eines Wesens, dessen Ursprung weit in der Vergangenheit zurückliegt, gesehen zu haben. Wie erklären Sie, Herr Sephardi, diese höchst merkwürdige Übereinstimmung. Als einen von uns allen neuen Gedanken, den wir nicht mit Worten, sondern nur durch ein Bild begreifen könnten, das sich unserem inneren Auge darstellt, ich für meinen Teil, so kindisch es Ihnen klingen mag, glaube viel eher, es ist ein und dasselbe spukhafte Geschöpf, das da in unser Leben getreten ist. Das glaube ich auch, stimmte Eva leise bei. Ende von Abschnitt 7. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel, www.growings.com